Komm schon. Ja! Sie haben 1 intergalaktischen Space-Kredit gewonnen. Ihr neuer Kontostand beträgt minus 200.054 Space-Kredits. Ich wusste es ganz genau. Jetzt fängt mein Max, du bist ja immer noch am Spielen. Du wolltest doch schon vor 5 Minuten aufhören. Ja, aber jetzt, das war das alles die Aufwärmphase. Ich hole das jetzt alles wieder rein. Ich war mindestens 20 Minuten auf dem Klo und du bist immer noch am Spielen. Space Fortuna ist mir hold. Ich weiß das ganz genau. Wir müssen in 10 Minuten drüben beim Mittelsmann sein. Hinter der Garderobe ist ein Raum. In 5 Minuten spielt hier eine Band und die möchte ich mir angucken. Nee, komm, wir machen das Ding jetzt aus. Lass mich noch eine Runde. So, und zack. So. Was? Hör mal zu, wir gehen jetzt. Da war mir jetzt mein ganzer Credit. So, ernsthaft? Nee, das Ding ist jetzt einfach aus. So. Ne? Also. Gut, okay, dann gehen wir halt. Und genau, und wir gehen jetzt zu der Mission. Band. Hast du wenigstens was gewonnen? Ja, ich hab eben, war gerade dabei, jetzt alles wieder reinzuholen. Hier, komm, die Band fängt an. Ich sag mal. Irgendwo kennt man die Band doch halt. Die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Also rein. Ja, klar, ne? Klar. Hier, der Rechte. Ja, genau. Den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Was war das? Meine Herren, ich muss Sie hier leider unterbrechen. Mein Name ist Victor Slurpstein von Snurgleburg Blöbelberg und Partner und das eben abgespielte Lied ist in Ihrer Galaxie leider nicht verfügbar. Die erforderlichen Rechte von der GEMA wurden nicht eingeräumt. Sehen Sie dies als eine Warnung. Und wenn Sie... No! Bitte begeben Sie sich außerdem augenblicklich aus dieser Darth Vader-Pose. Diese Pose ist ebenfalls urheberrechtlich von Disney geschützt. Nein! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Niemals! Erforsche deine Gefühle, du weißt, dass es wahr ist. Nein! Nein! Machu, steh auf. Er ist weg. Wir müssen hier verschwinden. Die Anwälte lassen sich zwar leicht verscheuchen, aber sie werden bald wieder hier sein. Nein! In Scharen. Ja, herzlich willkommen zu Creamspeak. Mach mal nicht mit so einem lauten Ja, die Leute schrecken sich und scheißen sich ein. Ja, herzlich willkommen zu Creamspeak. Das ist super, ist doch gut, fuck you. Ja, das heißt, ich muss nur darüber nachdenken, was halt manchmal passiert, wenn man dann doch so Outtakes mit reinnimmt. So, ja, hör auf damit, die Leute scheißen sich ja. ein. Ja! Okay. Ja, herzlich willkommen zu Creamspeak. Creamspeak. Wir sitzen hier gerade im Vorraum des Praktikanten... Bewerberbüros von Space Isis und ist eigentlich ganz nett hier, ne? Es gibt so eine kleine Erfrischung, ist da so ein kleines Glas mit Gurkenwasser, so ein... Die Aloha Hu Akbar Weekly. Die Aloha Hu Akbar Water Cooler. Genau, die haben hier diese hawaiianische Splittergruppe von Isis Aloha Akbar da und genau. Alles, und uns geht es eigentlich gut, wir haben einen kleinen Copyright Claim und eine Glücksspielsucht von Max überstanden. Genau, und jetzt haben wir hier so ein kleines Warteticket gezogen. Unsere Ticketnummer ist 2893 mit einer estimated Wartezeit von 60 Minuten. Und deswegen machen wir jetzt einfach einen kleinen Podcast. Ja, wir dachten, wir reden heute mal ein bisschen. Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir nicht über Trump reden wollen, aber ich glaube, wir müssen jetzt doch ein bisschen über Trump reden. Bevor wir uns heute großartig ernsten Themen oder so widmen und anfangen, bevor wir das machen, würde ich gerne... Gut gerettet. Das habe ich auf der Moderatorenschule gelernt. Ich habe eine kleine Anmerkung, die mich total stört und das ist mir diese Woche wieder aufgefallen bei meinem Binge-Watching of Luke Cage. Und zwar ist dir das eigentlich... Natürlich ist es dir aufgefallen, aber warum kriegen Filme und Serien das nie hin, dass Smartphones einfach schwarz sind, wenn Leute telefonieren? Da ist immer der Bildschirm an und du siehst immer so einen Standard-Screen oder sowas. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Und es stört mich ungemein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eigentlich gibt es nur die eine Möglichkeit. Es kann doch nicht sein, dass denen das nicht auffällt, weil die Telefone schalten ja automatisch ihren Bildschirm aus, wenn du sie ans Ohr hältst. Ja, warum die nicht einfach wirklich Telefonate führen? Genau, irgendwie da. Aber sowas dann gibt's oder. Dann gibt es wieder zu. Dann gibt es wieder. Interferenzen und du musst ja auch die Telefongespräche bezahlen und Nee, aber ich meine, vielleicht da kannst du doch für sowas irgendeine scheiß App basteln oder so sagen, Fake Call oder was weiß ich. Irgendwie sowas, weil das ist teilweise so irgendwie auch. Das haut dich so aus der Immersion raus. Total. Oder das andere Ding ist, was mich frage, ist das so eine komische Filmemacher-Wette? Ist das so ein ungeschriebenes Gesetz, dass sie einfach sagen, sie lassen diesen Fehler einfach immer absichtlich drin? Because they can. And it's driving people nuts. Bist du auch einer, der sich Herr der Ringe anguckt und dann später auf Amazon nur einen Stern gibt, weil in irgendeiner Szene im zweiten Teil hat Frodo seine Schnürsenkel auf links zugebunden anstatt auf rechts? Nee, überhaupt nicht. Kein Hobbit würde das nach dem aktuellen Kanon so machen. Ich bin gar nicht so ein Filmnerd. Also wirklich eigentlich ganz im Gegenteil. Ich bin ja auch gerne irgendwie bei dem ganzen Marvel-Quatsch und so dabei und schneid mich nicht an irgendwelchen Plotholes und so. Das ist alles total schick. Aber dieses Smartphone-Ding, das geht mir echt unfassbar auf den Senkel irgendwie. Vielleicht einfach, weil es faul ist. Ja, weil man es schnell und einfach lösen könnte. Weißt du, dann hast du teilweise so Dinger, wo dann so super so Detail, mit Liebe zum Detail irgendwelche Hintergrundprops gemacht werden und dann werden irgendwie, weiß ich nicht, ne, so Fotoausstattungen von irgendwelchen alten Bildern von Sportlern, die es gar nicht gegeben hat und was weiß ich. Und man macht sich total viel Mühe und bei so einem offensichtlichen Detail lässt man es dann weg. Wie hat dir denn Luke Cage ansonsten gefallen? Ich bin in der ersten Staffel. Nicht in der ersten Staffel, ich bin in der ersten Folge. Ich wollte gerade sagen, es gibt gerade durch. Ich habe schon die zweite bekommen. Pressezugang aus. Es hat mich bisher nicht wirklich. Ich finde es eigentlich ganz cool. Auch die Idee, dass er irgendwie anti-police brutality as a black man ist. Ja, genau. Diese ganzen Black Lives Matter-Police-Proteste und so, das ist alles irgendwie mit drin. Und glaube ich ganz gut aufgegriffen und ich meine, es ist ja vom Stil her eigentlich ähnlich wie diese anderen Marvel, wie heißen sie denn, nicht die Avengers, sondern die Defenders oder Blind Man und Stands Up For Herself Woman. Genau, Daredevil und Jessica Jones. Genau. Strong Woman with Drinking Problem und Blind Dude Man with Drinking Problem und jetzt kommt Black Strong Man with Drinking Problem. Genau. Ja. Und ich erkenne mal wieder etwas bei all diesen drei Helden und das ist... Kein Mexikaner dabei, kein Asiate dabei und die Menschen mit Behinderung sind auch nicht vertreten. Also es ist wirklich wieder total beschissen. Und wer ist der Böse? Wieder ein dicker weißer Mann. Natürlich, ne? ist ja wieder klar. Ich habe Daredevil gesehen, ich fand es ganz cool, aber eigentlich nur wegen des Kingpins, eigentlich nur wegen des weißen Mannes. Er hat wirklich super gespielt. Ja, das waren auch coole Dinge. Es ist halt, ich meine, das Grundprinzip ist halt, ne, dark, gritty, edgy Reboot. Mehr oder weniger in Serienformat und was ich halt daran mag, ist ein bisschen, dass die halt sich Zeit lassen und dass die Erzählgeschwindigkeit relativ langsam ist und du halt wirklich ein bisschen Zeit hast für so kleine Zwischendialoge, die Background-Stories werden irgendwie aufgebaut. Du hast ein bisschen halt, es ist nicht, weißt du, nicht jeder Dialog ist halt irgendwie so, wir müssen die Story jetzt voranbringen, sondern ein bisschen Atmosphäre aufbauen, du hast dieses, Black Guys working at the Barbershop, irgendwie so und so weiter und so fort. Nicht, dass nicht auch White Guys in einem Barbershop machen können. Also auf jeden Fall, ich mag es ganz, mir gefällt es ganz gut und du hast vor allem auch bei Luke Cage, das finde ich halt, du hast halt diese Harlem irgendwie, ja, wirklich Black Community und hast viele strong Black Female Leads oder Ethnic Leads und das finde ich halt irgendwie, weiß ich auch nicht, finde ich ganz cool, weil mir ist es zumindest aufgefallen, oder ich würde zumindest behaupten, dass es eine bewusste Entscheidung irgendwo war, aber es wirkt nicht so forciert, weißt du, so nicht so, every person in this office is a female transgender minority, sondern es ist einfach so, ne, macht irgendwie Sinn, es kommt natural irgendwie, das finde ich halt cool. Ja, wir hatten ja das letzte Mal, hatten wir doch schon mal über Diversity in Filmen geredet, es gab ja letztes Jahr gab es ja dieses Ding bei Star Wars. Da gab es ein Panel auf der Comic-Con und J.J. Abrams, Jar Jar Abrams, musste sich dafür rechtfertigen, dass wohl jede Ethnizität vertreten ist, nur keine Asiaten. Nee, jetzt ernsthaft? Ja, ja, das gab's wirklich. Und irgendwer sagt dann, ja, warum keine Asiaten? Und ich fand's halt sehr befremdlich. Also die ganze Szenerie, weil es ist jetzt erstmal irgendwie ein Film und Fantasy. Und jetzt nichts gegen No Blacks in Space. Aber ich fand es einfach komisch, dass man als Filmemacher, natürlich unter Disney, ne, wollen ja halt auch wirklich an viele Leute Sachen verkaufen. Und es ist klar, wir brauchen auch eine Figur, damit sich die ganzen jungen asiatischen Kids und Mädels mit der Figur identifizieren können, damit sie kaufen können. Und es ist mal wieder Gender und Ethnic Diversity aus, ja, pekuniären Gründen und nicht aus humanistischen. Letzten Endes, also das ist ja auch so ein, du kannst, also, nee, erzähl erstmal weiter. Ich hab zu dem ganzen Black Lives Matter, weil du es angesprochen hattest, ich hatte da irgendwann vor einem Jahr schon, als dieses Movement aufkam, was gelesen, was ich unheimlich schön fand, weil jetzt immer noch, und ich sehe es immer noch, und ich habe es damals schon nicht ganz verstanden, gab es ja dann diese Gegenbewegung. Mit All Lives Matter. Ja. Und jeder, der, also es hat schon jeder verstanden, ja, ist schon klar, aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Und ich habe dann einen Bericht gelesen, und das war ganz schön, von einer jungen Frau, die dann geschrieben hat, okay, für die Leute, die sich nicht vorstellen können, wo der Unterschied zwischen All Lives und Black Lives Matter ist, und dass es tatsächlich einen Grund gibt, Black Lives Matter zu sagen, und dass der nicht rassistisch ist, ist folgender. Stell dir vor, du sitzt an einem Tisch beim Thanksgiving-Essen, und da sitzen 12 Leute, und dein Vater hat jedem ein bisschen Essen auf den Teller getan, nur du hast nichts bekommen. Und dann sagst du, Papa, ich habe aber auch Hunger. Ja. Und dann sagt er, ja, Schatz, alle Menschen haben Hunger. So. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Und das ist auch ganz nett, um sich da ein bisschen einzufühlen, dass es nämlich nicht darum geht, zu sagen, ja, nur wir zählen oder wir sind mehr, oder, sondern es geht darum, aber wir zählen doch auch, hey, wir sind auch da. Genau, ja? Es ist eher dieses Ding, es gibt quasi eine Bevölkerungsgruppe hat momentan, ist sozusagen benachteiligt, und dann sagen die anderen, die quasi denen gegenüber einen Vorteil haben, ja, aber wir sind doch auch relevant, alle sind doch relevant. Ja, also, nicht wir sind auch, sondern zu sagen, ja, wir fühlen uns benachteiligt, dann so im Sinne von, wir sind doch auch da, und dann sagt er, alle Leute sind da. Und dann kommt das nächste Gegenargument gegen die Black Lives Matter Nummer ist dann, die meiste Gewalt gegen Schwarze geht von anderen Schwarzen aus. So, und ich denke, und dann kommt wieder dieses typische 2016 lässt grüßen, kurzfristige Ergebnisse und Erfolge. Zu sagen, ja, aber Black Lives Matter, es geht ja nicht nur darum, dass Schwarze von Weißen auf der Straße abgeschossen werden, das ist ja gar nicht der Hauptgrund. Ja. Es geht ja darum, Schwarze, ne, müssen auch die gleiche Möglichkeit, das gleiche Recht haben, zu leben. Und das fängt nicht damit an, indem man sagt, ich möchte nicht von Polizisten abgeschossen werden. Das fängt auch damit an, dass man sagt, ich denke, dass die Ghettoisierung, ja, und dass die Genau, das ist ja nämlich das Ding. Denn wenn du halt systematisch benachteiligt bist, unabhängig davon, ob du auch noch von weißen Police Officer so angeschossen wirst oder nicht, dann ist es natürlich logisch, dass da auch mehr Kriminalität einfach da ist und dann in dem Sinne auch mehr quasi Black-on-Black-Violence. Weil einfach Leute, die halt in prekären Verhältnissen leben oder wahrscheinlicher sind, in prekären Verhältnissen zu leben, immer noch in den USA, weil das einfach halt ein Breeding Ground für Gewalt halt ist und Kriminalität. Natürlich. So. Und darum geht es ja auch. Das zählt aber alles zu diesem Black Lives Matter Movement dazu. Und deswegen sollte man nicht damit aufhören mit der Diskussion und sagen, ja, aber All Lives Matter, oder ja, es geht ja darum, hauptsächlich verletzen Schwarze, ne? Das ist halt nicht der einzige Punkt dieser Diskussion, oder das ist meinetwegen nicht der einzige Kriegsschauplatz oder Kampfschauplatz dieses Krieges, der da zu schlagen ist. Wobei ich nicht jetzt wieder eine gewalttätige Nuance da reinbringe. Aber kleiner Ausflug zu Black Lives Matter. Ich fand es einfach nur ganz interessant, und sollte man sich mal gefragt haben, wenn jemand sagt All Lives Matter, und natürlich hört sich das erstmal vernünftig an, das so zu sagen, ne? Aber ja, aber das ist halt dieses, wenn du halt immer das direkt auf so eine generelle Ebene hebst, dann hast du irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, konkrete Missstände anzusprechen, weil immer so, aber Moment mal, es geht aber um alle. So, nee, manchmal, also ja, generell ja, aber jetzt gerade konkret, wir müssen Aufmerksamkeit auf dieses eine Problem lenken. Und es geht ja auch darum, All Lives Matter ist ja auch nun wirklich nichts, was man nochmal aufschreiben muss. Das ist ja scheinbar nicht das Problem, genau. Es geht ja um das Problem, dass die schwarze Bevölkerung sagt, aber hey, auch unsere Leben zählen etwas. Ja. Genau? Aber okay, wir sind dann natürlich wieder in diesem ganzen Trigger-Movement und das haben wir jetzt auch in der Trump-Debatte, ohne jetzt, Vorsicht, ohne zu sagen, das wäre ein Problem des I'm so triggered Movements, wobei das auf links und rechts und in der Mitte auf allen Seiten so ist. Genau, das müssen wir vielleicht, bevor wir jetzt in die Trump-Debatte einsteigen, müssen wir das vielleicht nochmal aufdröseln oder so. Ich glaube, alle haben es irgendwie einigermaßen mitbekommen, aber das wenigstens nochmal eine Ausgangsbasis oder so festlegen. Wollen wir jetzt über Trump reden? Sollen wir jetzt Trump machen? Ja. Wir können jetzt Trump machen. Okay. Wer will erzählen, was passiert ist? Also, hast du das Video gesehen? Ich habe das Video gesehen, ich habe das Originalvideo gesehen, ich habe das Apology-Video gesehen. Es geht darum, und korrigiere mich, falls ich jetzt Bullshit laber, weil ich habe jetzt gerade keinen Artikel offen oder so, ich mache es jetzt aus Memory. Mhm. Also, es ist ein Video aufgetaucht von wo Donald Trump und Billy Bush drin vorkommen, von 2005, wenn mich nicht alles täuscht. Sie treffen sich irgendwie, es ist irgendwie Hollywood Reporter irgendwas, und sie treffen sich mit einer Schauspielerin, Zucker mit Nachnamen Annalie Zucker oder so, und sind vorher quasi Backstage in so einem Bus, mit dem die da ankommen auf dem Set, und da wird aber schon der Ton mitgeschnitten und aufgenommen, und sie unterhalten sich also extrem abfällig über Frauen. Darf ich dich manchmal freundlich unterbrechen? Aber nur freundlich. Unterbrich mich freundlich, bitte. Nein, ich möchte nämlich wirklich nur ein paar Sachen anwerfen. Vielleicht weißt du ja mehr als ich. Gibt es eine Quellenangabe? Wer hat das Video gemacht? Ich glaube, die Washington Post hat es als erste. Ich weiß aber nicht. Aber du weißt, man weiß nicht, wo es herkommt. Wird denn das irgendwie zugespielt? Da, ich muss mal eben kurz. Ist jetzt auch egal für die jetzige Diskussion. Ich fände es nur einfach mal interessant, wer so ein Video aufnimmt und dann 10 Jahre oder 11 Jahre einbehält. Genau, das wäre, also der Zeitpunkt, wo das jetzt veröffentlicht wird, da können wir auch nochmal nachher vielleicht nochmal Conspiracy-Theorien aufstellen oder so. Der kommt für mich auch durchaus, kommt durchaus gelegen im Wahlkampf sozusagen. Vielleicht hat Team Hillary das die ganze Zeit unter Verschluss gehalten und jetzt. Nicht Verschluss gehalten. Ich denke mal, dass man sich das dann als letzten Trump. Ja, wow. Genau, also auf jeden Fall, um mal zurück zum Video zu kommen, also sie unterhalten sich, beziehungsweise Trump lässt also extrem abfällige Bemerkungen irgendwie fallen. Es geht darum, dass er irgendwie sagt, ja, bla bla bla. Das musst du genau sagen, weil es die ist Frau, mehr als abfällige Bemerkung. Ja, genau. Also es ist quasi so ein sexistischer Rundumschlag sozusagen. Was sagt er? Also er hat die er hatte schon mal versucht, vorher, als er diese Zucker getroffen hat oder so, sich an sie ranzumachen. Sie war aber verheiratet und sie wollte nicht. Und er hat aber einfach, irgendwie versucht, sie zu küssen. Mhm. Und jetzt sähe sie noch geiler aus. Jetzt hätte sie diese geilen gemachten Titten und so noch. Ja. Und was gesagt wurde. Genau. Ja. Retweet doesn't mean approval. Und als Star könne man sowas eh machen, man könne sich sowas eh leisten, die Frauen ließen das einfach mit sich machen. Er hat aber noch was ganz Wichtiges gesagt, die Frauen mit sich machen. Man kann sie küssen, man kann ihn einfach an die Muschi krapschen, also wörtlich übersetzt, ne? Grab him by the pussy. Und das ist okay, das kann man sich leisten, wenn man ein Star ist. Und er schmeißt sich jetzt nochmal ein paar Tic-Tacs rein, bevor sie diese Sucker treffen, weil vielleicht küsst er sie einfach. Vielleicht ist es einfach so sein Move. Er kann sich nicht kontrollieren, er geht einfach auf die Frauen drauf los. So. Wirkt ja auch einer wie dieser Und die anderen Jungs attraktiver Mann, genau, der sich das absolut leisten kann. Und die Jungs im Bus kichern mit und sind so. Achso, er hat noch, glaube ich, gesagt, I tried to fuck her. Ich habe versucht, sie zu ficken. Irgendwie okay. So. Das habe ich jetzt, ist aber rausgepiept, ne? Das kann sein. Ich habe eine unzensierte Version. Du hast eine unzensierte gehört? Ja, klar. Also, und da war fuck zu hören? Ich pretty sure, ja. Okay. Also es geht eigentlich grob darum, der Mann geht davon aus, dass wenn du Geld und Macht hast, dass du dich über jeden Menschen oder dich jedes Menschen bemächtigen kannst, sexuell, intellektuell ist jetzt wahrscheinlich eher nicht so sein Move, aber darum geht es, und danach sagt er hätte das auch schon versucht, hat wohl nicht ganz geklappt, und heute Nacht macht es dann nochmal. Und was jetzt wahrscheinlich in dem, in der Gesellschaft, in der er sich aufhält, so der Grundtenor an Meinung ist, Ja, und jetzt ist das Problem, jetzt ist der Aufschrei groß. So, jetzt sagen auf einmal die Republikaner oder seine Kollegen aus der Partei, sagen, okay, das war's, jetzt lassen wir ihn fallen. Und ich habe dazu einen schönen Kommentar gelesen und den finde ich wirklich. Also, ne, das muss man wirklich sagen, die führende Politiker aus der Republikaner-Riege haben sich auch von Trump distanziert. Auch Mike Pence, jetzt. Ganz wichtig ist zu hören, jetzt, wo das gesagt wurde. Und dazu genau, fallen zwei Sachen ein. Muss man ja trotzdem festhalten, ganz kurz. Also Mike Pence, sein Vize, hat sich auch so halb distanziert, hat gesagt, ja, ich bin irgendwie erschüttert oder so, ich kann das nicht condonen und irgendwie gutheißen oder so, was er damals gesagt hat. Und er hat dann auch ein Entschuldigungsvideo released, wo er halt sagt, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich so nicht bin, ich bereue das sehr, dass ich diese Ausnahmen damals gemacht habe, bla bla bla, es ist ein Jahrzehnt alt, aber es klingt halt für mich so nach so einem typischen, okay, es ist scheiße und ich fühle mich jetzt, naja, er fühlt sich eigentlich noch nicht mal schlecht. Und es ist einfach nur scheiße, dass ich erwischt worden bin, sozusagen. Ja, es ist dieses, genau. Ja. Ich bin, genau. Ich bin nicht wütend über das, was ich gesagt habe. Ich bin wütend darüber, dass ich erwischt wurde. Und, genau, ja. Und dann kam das Schönste, dieses einfach blatante Lügen. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ja gar nicht so bin. Und ich denke mir dann nee, die wissen, dass ich genauso bin. Ja, nicht nur das, auch Leute, die dich scheinbar nicht kennen, wissen, dass du so bist. Ich war nicht erschüttert dadurch, was er gesagt hat. Ich war eher darüber erschüttert, dass jetzt auf einmal alle erschüttert sind. Man hat vorher schon gemerkt, dass er ein herablassender Kerl ist. Er ist einfach ein Arschloch, durch und durch. Ja. Und auch bis zu dem Punkt, wo man auch nicht mehr sagen kann, ja, er hat es ja auch irgendwie schwer gehabt und er ist ja auch nur ein Mensch. Und ja, klar ist er das, aber irgendwann muss man dann auch mal gerade stehen für das, was man macht. Und das hat er bisher noch nicht gemacht. Zwei Sachen finde ich jetzt aber wirklich wichtig. Erstmal, wie die Republikaner darauf antworten, dass die Leute, die ihn vorher schon nicht gemocht haben, ihn jetzt auch nicht, jetzt ihn auf einmal mögen, ja, war unwahrscheinlich. Aber seine Republikaner-Kollegen haben ja dann gesagt, so, und jetzt ist der Punkt erreicht. Und ich denke mir dann einfach, nee, ihr wart dabei, irgendwo gelesen, ihr wart dabei, als er gesagt hat, Mexikaner sind Vergewaltiger, als er gesagt hat, und er hat, es wird dann später noch gesagt, ja, er meinte ja nur die hier illegal hinkommen. Das er meinte ja nur die Vergewaltiger, das sind Vergewaltiger. Genau, und es sind, ne, auch die Illegalen, die hinkommen, sind nicht alles, genau, Vergewaltiger, höchstens die Hälfte. Und dann ist das Nächste, das war ein Spaß für die... don't explain it. Ich hab schon keinen Bock mehr darüber zu reden. Es ist einfach so verrückt, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste das jemandem erklären, einem erwachsenen Mann, der im Jahr eine halbe Million nach Hause bringt. Aber okay. Wir machen das jetzt ordentlich. Wir exerzieren das jetzt durch. Wir gehen jetzt durch. Deep Cream. Er hat gesagt, Mexikaner, die hier illegal hinkommen, selbst wenn man dann gesagt, ja, er meinte ja nur die Illegalen, das ist immer noch kein Grund. Ja, das seien alles Vergewaltiger. Und ein paar davon sind bestimmt auch nette Leute. Ich erinnere mich noch ganz genau daran. Dafür war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß, verstanden, ist okay, verstanden. Du kannst jetzt nichts mehr sagen, du könntest dich jetzt einfach hinsetzen und 15 Monate warten oder 12, wann auch immer er es gesagt hat, und dann wird gewählt. Du hast alles gesagt, es ist okay. Und du hast jetzt auch schon deine Wähler und da wird sich auch nicht mehr viel ändern. Danach hat er einen Mann mit spastischen Krämpfen, glaube ich, nachgemacht. Danach hat er einer Frau gesagt, sie sei fett. Und dann, also wirklich von Beleidigungen, alles dabei. Ja, alles volles Programm. Dann hat er gesagt, Frauen, die ihre Tage haben, sind nicht denkfähig. Also so nach viktorianischem Vorbild, wenn Frauen ihre Tage haben, werden sie verrückt. Und dann hat er mit der Benutzung von Atomwaffen kokettiert. So im Sinne von, ja, warum dürfen wir sie nicht benutzen? Und ja, man hat gesagt, dass er seine Tochter nageln will. Ja. Alles wunderbare Dinge, die einen dafür disqualifizieren, Präsident zu werden. Genau. Und jetzt sagt er etwas, was ganz sicher diese gesamte Riege von Politikern auch schon gesagt hat. Guck mal die da hinten, was ein Henkel in der CDU sagt, unsere große süße Maus. So, und ich denke mir einfach wirklich... Ich meine, das war ja schon mal eine Nummer härter, das muss man ja schon dazu sagen. Also das ist jetzt klar, schon eine andere Ecke als, ne? Aber ich finde, es ist nicht eine andere Ecke, es ist vielleicht ein bisschen tiefer in der Ecke, aber es ist genau die Ecke. So, es ist genau die Ecke, ich bin ein Mann, du bist eine Frau, ich habe Macht, du nicht oder noch nicht und das nutze ich jetzt aus. Genau, ja. So, und ich nutze aus, dass ich Macht über dich habe. Und es entlarvt einfach auch, das war mein Gedanke dabei, es entlarvt so wunderbar eigentlich, wie Männer in, also wirklich, oder in, durch ein breiter Spiegel an Männern durch alle Bevölkerungsschichten hindurch und natürlich vor allem die mit Macht und ein bisschen narzisstischen Problemen und Gottkomplexen, wie Männer über Frauen denken. Also jo. Ganz, ganz, ganz viele. Und es ist einfach so ein Ding, das finde ich halt so krass an der ganzen Geschichte. Ich glaube, dass viele, man kann es wahrscheinlich ein bisschen mit so Rechten in Deutschland vergleichen heutzutage, die jetzt sagen, das wird man doch nochmal sagen dürfen oder so. Ich glaube halt, dass ganz viele Männer innerlich denken so, wie, jetzt seit wann darf man denn so nicht mehr über Frauen reden oder so. Also nicht öffentlich, sondern dass es halt das ist, was innerlich in denen vorgeht. Ja, weil die auch genauso über Frauen reden, weißt du? Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, genau, und jetzt kommen wir vielleicht zu einem Punkt, den ich erst gleich ansprechen wollte, nämlich Sprache und Inhalt. Aber lass uns zuerst nur ganz kurz über die Republikaner reden. Ja. Die Republikaner haben nicht das Recht, jetzt auszusteigen. Jetzt, wo es ihnen an den eigenen Leib geht, ne? So von wegen, ich bin kein Mexikaner, ich bin auch nicht körperlich behindert, ne? Ich bin keine Atombombe. Das betrifft mich alles nicht. Aber ich bin vielleicht eine Frau, ich habe vielleicht eine Frau, ich habe vielleicht Töchter und jetzt geht's mir zu weit. Und nee, das Jon Stewart hat irgendwann mal von der republikanischen Empathie gesprochen. Und zwar, man ist immer so weit gegen alles und konservativ, bis es einen selber betrifft. Ja, ja, okay, genau. Ja, Haschrauchen wird verboten, bis die eigene Tochter beim Haschrauchen erwischt wird. Ja, dann setzt man sich so dafür ein, das Ganze zu lockern. Genau, ja. Ne, man ist gegen Abtreibungen, bis die eigene Frau oder die Tochter oder die Tante auf einmal abtreiben möchte. Dann sagt man, das ist okay. Ja. Ne? Also einfach, also nicht die, also übersetzt ist es nicht republikanische Empathiefähigkeit, sondern republikanische Empathielosigkeit. Ja, beziehungsweise ist halt dieses Cherry-Picking, ne? Ich mach die eigenen, halt irgendwelche Regeln, stelle ich auf oder so. Und in dem Moment, wo es mir dann selber nicht mehr passt, weil ich auf einmal selber nach meinen eigenen Regeln spielen muss, sage ich so, nee, Moment mal, so aber nicht. Ja, oder einfach, weil ich betroffen bin. Oder vorher einfach Empathielosigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, Betroffener zu sein. Aber sobald ich Betroffener bin, muss ich es mir nicht mehr vorstellen, dann bin ich Betroffener. Ja. Und das hat ja nichts mit Empathie zu tun. Das und vor allem, es ist so pervers, weißt du? Es ist einfach dieses so. Es ging jetzt zwar in dem, du kannst es wahrscheinlich generalisieren, also Donald Trumps Frauenbild in dem Video bezieht sich jetzt nicht nur auf weiße Frauen, denke ich, sondern generell. Aber einfach dieses, in dem Moment, wo dann irgendwie das, wo es dann auf einmal um eine blonde weiße Frau geht, in dem Moment ist es auf einmal ein Skandal. Und das finde ich, das ist der zweite Punkt. Und vorher war es, weißt du, und wenn du Mexikaner irgendwie eine ganze Nationalität. Schwarze ja auch. Oder genau, pauschal irgendwie als Vergewaltiger darstellst, dann ist das aber, dann. Ja, dann, wo war da der. Das ist so abartig, ey, ohne Spaß. Genau, und das finde ich einfach gefährlich. Ich finde es einfach, bemerkenswert, bedauernswert. Ja. Dass jetzt der große Aufschrei, und es geht mir nicht um den Aufschrei, es gab ja wirklich und Aufschrei. Und vor allem, das muss man auch nochmal differenzieren, weil die Liberalen, es geht nicht um die Liberalen und um die schon Trump opposed haben, und auch nicht, ne, um jetzt Leute wie uns hier in Deutschland, die sagen, ja, Trump ist ein Wahnsinniger, gebt ihm bloß nicht die Schlüssel für die Atomwaffen in die Hand, weil wir haben uns schon vorher aufgeregt, sozusagen. Ja. Es geht um die Leute, die jetzt auf einmal sich aufregen und sich vorher nicht aufgeregt haben, das ist sozusagen die Krux bei dieser ganzen Geschichte. Richtig. Ja. Das ist unheimlich bedauernswert. Und dann geht es weiter zum nächsten Punkt. Und ich denke, man kann dieses Thema wunderbar oberflächlich angehen. Man kann einfach sagen, OMG, Trump hat irgendetwas Negatives über Frauen gesagt, getan, gemacht. Ja? So, damit ist das für mich erledigt. Das ist es aber nicht. Denn ich finde, das Problem liegt noch tiefer. Und ich habe das Gefühl, dass sich viele Leute einfach alleine über das Gesagte aufreden. Die Aufregung ist, wie redet der eigentlich über Frauen? Ja. Und ich vermisse bei vielen Kommentaren, und ich habe mir jetzt recht viel im amerikanischen Twitter-Raum und HuffPost und ähnlichem informiert. Wenn du ganz richtig den amerikanischen Qualitätsjournalismus einmal durchforstet. Richtig, ich bin deep gegangen. Und ich vermisse. Ich habe übrigens einen CDU-Kugelschreiber in der Hand. Wer hat die Wohnung versteckt? Für Sie in dem Rat, ich merke schon, illegale, du schnimmst schon die Spenden an. Ja, vielleicht werde ich... Also die CDU ist ja im Vergleich zu Trump gar nicht so schlimm. Also die CDU, can I get some more of them? Wisst ihr was, vor wem wir uns denn achten nehmen müssen? Die Linken und die SPD. Ich schreibe vielleicht, ich schreibe direkt mal den Verfassungsschutz drauf ansetzen. Ich schreibe ganz komische Sachen, mit dem ich den habe. Linke. Ich weiß nicht, wie geil wäre das denn? So, ist das so ein kleiner Infused, Prank? Infused, ja, genau. Da sind Chemtrails sind da drin. Zurück. Mhm. Genau, was wollte ich sagen? Genau, ich find's schlimm. Genau, wir kümmern uns erstmal wieder über die Sprache und nicht über den Inhalt. Nämlich die Tatsache, dass das, wo sich jetzt alle drüber aufregen, das ist Alltag für viele Frauen in Deutschland, in Amerika. Ne? Nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Das haben wir jetzt gerade gesehen mit dem neuen Twitter-Aufschrei, dem amerikanischen Aufschrei quasi mit Hashtag Not Okay, wo ganz viele Damen jetzt ihre ihre Vergewaltigungs- oder Missbrauchserlebnisse schildern. Öffentlich. Ja. So, ja. Genau. Also es gibt massiven Missbrauch, sowohl verbal als auch physisch gegen Frauen. Immer noch, weltweit. Ja. Genau, und ich denke, man muss. Ich sollte aufhören immer mit. Ich denke. Doch, das ist gut. Okay, ich finde das immer gut, wenn man das klar macht, dass es eine eigene. Das ist. It's my opinion, okay? ich denke, dass wir darauf achten müssen, uns nicht einfach nur in Tautologien zu verfangen, immer nur darauf zu pochen, aber was wurde denn gesagt? Das ist ungefähr so, als müssten wir ein Stückchen Unkraut ausreißen und wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir wollen nicht mehr darüber reden, wir verbieten es jetzt so zu reden, dann legen wir eine Steinplatte darunter und das Unkraut wächst unten weiter. Ja. Wenn wir nicht wirklich der Tatsache ins Auge sehen, dass in Sprache und Tat Frauen immer noch unterdrückt werden, in der westlichen Welt. Und während wir mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf Iran, Irak zeigen, ganz kurz, ne? Während wir das machen und sagen, schaut es euch an, da drüben, da geht noch gar nichts, die dürfen nicht wählen und ähnliches. Ja, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir auch noch nicht da angekommen sind, wo wir sein sollten, bei einer wirklichen Gleichberechtigung. Yes. Irgendwie, es ist immer schwierig, darüber zu reden als Mann, aber soll ich übrigens mal erzählen? Ich habe übrigens auch einen Not Okay. Ich habe wirklich eine Not Okay Story. Echt? Rape Stories. Hit it. Ja, okay. ich bin auf jeden Fall mal sexuell belästigt worden. Okay. Und ich merke schon, da sind wir so eine richtig unterhaltsame. Yeah, ich habe. Time, nee, es ist. Ich versuche es lustig zu verpacken. ich habe mal in einer Schwulenbar gearbeitet. Was totally raped. Ich habe mal in einer Schwulenbar gearbeitet In Düsseldorf. Das wusste ich gar nicht. Und ich habe da auch nur 2-3 Wochen gearbeitet, unter anderem deswegen. Halt auch. Ich weil du einfach Geld die gebraucht. Hübschesten Partyhoden in Town hattest. Ja, ich wollte es einfach nochmal einbringen. Die Partyhoden. So, ich habe da 2-3 Wochen gearbeitet abends. Das war wirklich wie so eine kleine Piano-Bar. Es war auch wirklich niedlich und ich gehe an solche Sachen immer mit kindlicher Naivität und Interesse ran. Ich möchte wissen, wie es so ist und ich fand es wirklich schön. Gut. Ja. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Zwei Gründe, warum ich aufgehört habe. Erstmal war die Bezahlung scheiße und zweitens ist wirklich etwas passiert. Und zwar war da ein 2 Meter großer Holländer. Der war vielleicht sogar noch ein bisschen größer als 2 Meter. Er war bestimmt 5 Meter groß. Er hat riesige Pranken. Nein, es war wirklich ein 2 Meter großer Holländer. Braun gebrannt, kurzes, weißes Haar. Ich sag mal 60, 70 die Ecke. Oh Gott. Und hallo, mein Kleiner. Ich fühle mich jetzt schon geraped. Und der kam dann Hermann van Veen pfeifend auf mich zu. Nee, und der kam. Ach, daher kommt das. Jetzt verstehe ich ja. Das verstehe ich dann Hermann van Veen Trauma. Und der machte mir ein paar Avancen. Und dann war ich draußen, um eine zu rauchen. Und er stellte sich dann vor mich, grinste mich an, griff um mich herum, packte mir an den Arschbacken und zog mich hoch. Ich bin 1,90 groß, die Leute die mich hören. Ja? So. Und dann, jetzt mal zu der ganzen Not-Okay-Story. Ne? Mhm. Ich hatte keine Chance, mich zu wehren. Das war wirklich ein Bär. Ja? So, und er hat gesagt, mein Freund, ne? Das kannst du vergessen, verpiss dich. So, um zu sagen, okay, ich habe meine 50% erledigt in der Sache. Ich habe gesagt, verzieh dich einfach. Ne? Das war's. Ja. So, und er ist dann auch gegangen. Ich bin dann aber ganz ehrlich, ich habe danach gekündigt, weil ich nämlich nicht sage, okay, ich muss jetzt hier bleiben und muss das mit mir machen lassen. Ja, absolut, wenn ich jetzt aber mal denke, dass es Frauen gibt, ja, oder Männer gibt, die nicht in der Lage sind, sagen zu können, okay, weißt du was, ich verdiene jetzt ein bisschen weniger, aber dafür habe ich irgendwie ein bisschen meine Freiheit. Ja, genau, und klar, die Option hast du halt nicht immer. Genau, die Option hast du nicht immer. Es gibt Leute, die haben dann vielleicht ein Kind zu ernähren, die haben jemand anderen zu ernähren, die haben andere Pflichten oder die sagen einfach, ich bin aber nicht bereit, ja, das gibt es auch, ich bin aber nicht bereit, auf meinen Lebensstandard zu verzichten. Dafür nehme ich in Kauf, dass sowas mit mir passiert, auch wenn es natürlich nicht richtig ist. Ja. Aber ja, auch das gibt es und zwar einfach als rationale Entscheidung. Und das hat auch nichts, ich möchte auch nicht wertend drüber reden. Aber ach, das ist ja einfach nur eine Abwägung genau. von, ja. So, Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen. Und ich kann, ja, und deswegen kann ich aus erster Person ganz klar berichten, wie es ist, wenn man sich sexuell genötigt fühlt, wie man sich fühlt, wenn man merkt, okay, jemand anderes übt jetzt Macht auf dich aus. Der hatte Kohle und das hat man gemerkt. So, und das war eigentlich genau das Gleiche, ne? Ob man jetzt von hinten an die Pussy gefasst Trump. Wird. Oder es war wirklich, vielleicht ist er hat auf jeden Fall auch sehr orangene Haut gehabt. So, eine das ist aber bei den Holländern immer so, das ist ganz normal, die werden so geboren. They're all rapists and I think some of them are nice people. And they're all orange. Ja, sowas als kleine lustige Not-Okay-Story, die es auch von Männern gibt und auch ich kann mich irgendwie einfühlen und selbst wäre mir das nicht passiert, ja, kann ich mir vorstellen, wie es ist, wenn einem so etwas passiert, auch vorher schon. Ja. So. Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch sagen, das hat aber auch nicht dazu geführt, dass ich jetzt alle schwulen Männer hasse, dass ich alle Holländer hasse, dass ich alle orangenen Menschen hasse, dass ich alle. Wobei fucking orange people hate those guys! Große Menschen sind immer ein Problem für mich. Vielleicht hast du es ja auch. Du bist 1,95 die Ecke, oder? Ansatzweise. Ja, aber das ist tatsächlich, ja. es ist weird. Große Menschen sind komisch. Du bist das so gewohnt. Ja. Groß zu sein und irgendwie ist das verdächtig, wenn Leute noch größer sind. Genau, als du. Das ist genau das Richtige. Weil denkst du, Moment mal, ich bin schon irgendwas groß. Irgendwas stimmt nicht. Das ist irgendwie die Relation, das ist, it's out of control, we have to stop these mutants. Ja, nee, es ist, ich kenne das. Naja, aber auf der anderen Seite ist es auch trotzdem angenehm, ab und zu mal nicht der Größte im Raum zu sein, das ist schon gut. Ja, wenn man zum Beispiel hochgehoben wird an den Arschbacken. Du. Tja. Ich lasse mich von meiner Freundin immer sehr gerne hochheben an den Arschbacken. Das ist der einzig wirkliche Fetisch. Aber das ist schwierig, ein sehr schwieriger Fetisch, sowas zu finden. Ja, das stimmt. In den gelben Seiten. Okay, ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen. Genau, lass uns ein kleines Päuschen nach, machen. Lustigen Not-Okay-Stories. Sollen wir noch ein bisschen über Trump reden? Wir gucken einfach gleich mal. Wo waren wir? Wir waren ja eigentlich bei Not-Okay und ich kann voll auf verstehen, was Not-Okay ist. Und ich habe es selber am eigenen Leib gespürt. Was Not-Okay ist, ich habe keinen Kaffee mehr. Okay, dann würde ich sagen, bestellen wir uns gerade mal einen Kaffee. Und verbringen unsere restliche Wartezeit mit euch bei Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Creamspeak! Wir haben gerade über mein Not-Okay-Erlebnis geredet. Wir haben über Trump und Sexismus geredet. Yes, unser Lieblingsthema. Genau. Übrigens, an dieser Stelle, wenn euch mal irgendwann langweilig wird von Creamspeak, die immer über Sexismus und Political Correctness reden, hit us up and tell us or go fuck yourself. Sollen wir neu anfangen? Nein, ist so geil. Also, na okay, wir können neu anfangen. Ja, okay. Ja, vielleicht, dann lass uns doch ganz kurz noch mal ein bisschen schamlose Eigenwerbung machen, weil wer bis zur Pause durchhört, der ist vielleicht auch empfänglich dafür. Okay, willkommen zurück zu Creamspeak. Wir haben gerade über Donald Trumps Mikropenis geredet. Genau. Wir haben heute noch gar keine Dick-Jokes gemacht. Oh, wir haben über Donald Trump und Sexismus und mein No-Go-Erlebnis geredet. Und wir haben das letzte Mal ja unseren ersten Hörerbrief vorgelesen. Und wir haben eine kleine Bitte, Frage, wie auch immer, an die Hörerschaft. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, wenn ihr wollt, dass wir eine Nachricht von euch vorlesen oder mit euch über irgendetwas diskutieren, schreibt uns auf creamspeak.tv@gmail.com oder direkt bei Twitter. Ist es creamspeak.tv? Ist es nicht creamspeak.tv? Creamspeak.tv. Habe ich Punkt dazwischen gesagt? Es ist ich glaube, Google erkennt Punkte auch gar nicht. Ist also egal, was du schreibst. Also creamspeak.tv@gmail.com. Oder einfach auf Twitter. Oder auf Facebook. Genau. Hinterlasst uns eine liebe kleine Rezension auf iTunes, wenn es euch gefallen hat. Und followt und liked uns. Schluss mit der ekligen Eigenwerbung. Wir machen weiter. Und, not okay. Genau, Trump. Stop das, das Letzte, our, was vielleicht noch... Nee, wie sagt man? Listen. Okay, ja, egal. Ja. Das Letzte, was wir vielleicht noch zu dem Trump-Thema sagen, ist, es ist vielleicht klar, dass Leute wie Trump, der alteingesessene Schofi-Adel, wahrscheinlich nicht mehr von dieser Denke abweichen wird. Ich meine, die genau, das ist wirklich das ist für mich auch wirklich so ein Ding, ne? Das ist jetzt quasi öffentliche Schelte und so ist es, ich wurde aber dabei erwischt oder so und deswegen muss ich mich jetzt apologizen. Aber das wird natürlich nichts Grundlegendes an Donald Trumps Frauenbild oder auch dem Frauenbild der Republikaner. Naja, ich denke, da muss man jetzt auch wirklich mal ehrlich sein. Also es sind halt nicht nur die Republikaner, es sind nicht nur reiche Leute wie Trump. Es sind viele, viele Menschen und ja, auch nicht nur Männer, die ihre Macht benutzen oder vielleicht Geilheit dabei empfinden, wenn sie sich jemand anderes bemächtigen mit ihrer Macht oder ihrer finanziellen Macht, die sie haben. Und ich denke, auch unabhängig von Macht, einfach so ein veraltetes Frauenbild halt. Also so genau, Mittelalter, ich so. Weiß es also, so. Also ohne jetzt wieder auf dieses All Lives Matter, Women Lives Matter zu gehen. Mhm. Aber wirklich ein gesellschaftlicher Diskurs, der stattfinden muss, über die Tatsache, und wir reden jetzt speziell über das Frauenbild. Deswegen, ich nehme das jetzt einfach mal zurück, dass ich gesagt habe, alle Leute, nein, es geht wirklich um Männer und Frauen. Und Männer zu Frauen, das Frauenbild, das so verrückt, nicht im Sinne von Gaga, sondern einfach verrückt, ja? Ja, also verschoben. Genau, ist. Und natürlich wird man das aus den alten Köpfen nicht rausbekommen, aber ich denke, es ist jetzt ganz wichtig, auch für die ganzen jungen Jungs und Mädels, die wir uns hier heranziehen, dass klar ist, dass das nicht... Die Creamsbeak-Nachwuchs. Genau, die neue Hörerschaft. Dass es ganz klar ist, dass das not okay war. Dass es nicht nur nicht okay ist, so mit Frauen umzugehen, nein, es ist auch nicht okay, sich damit zu brüsten. Und es ist auch nicht okay zu sagen, hey, die Anita aus deiner Klasse hat ganz schöne Maps bekommen, du hier, der will ich aber auch mal finden. Ja, also so. Moment mal, ne, es geht nichts, das war ja diese Aussage von Trump, es war alles Locker-Room-Banter und so. Das heißt jetzt nicht, dass ihr nicht über die Brüste eurer Kommilitonen reden dürft. Du hast mich oder über den, oder über den Penis eurer Kommilitonen. Ja, okay, dann sag das einfach. Ich wollte nämlich sagen, da gehe ich jetzt hin und fasse ich ran. So. Ich muss keine Angst haben, weil nämlich mein Papa der Schule viel spendet und ich komme da schon irgendwie raus und Laura Bush killed a guy und es ist auch nicht so wild, weil man Kohle hat. Sondern dass selbst wenn du Macht hast oder selbst wenn du, weißt, ich könnte damit jetzt wegkommen, ne? Denkt immer daran, vielleicht wollt ihr in 40 Jahren Präsident werden und dann wird dieses Video auf euch zukommen. Und das ist der einzige Grund, warum ihr es nicht machen sollt. Das heißt, wenn ihr sexistisch seid, dreht euch immer einmal extra um und guckt, dass keiner ein Handyvideo macht. Und dann, good to go. Nein. Treat yourself. Genau. Nein, es ist natürlich auch ein Ding, es ist halt eine Frage der grundlegenden Einstellung. Ich meine, einfach selbst wenn ihr selber nicht dran glaubt, selbst wenn ihr Leute seien und sagen, ich finde aber, Frauen sind voll die Objekte und die sind eigentlich nur zum Sandwich machen da. Selbst dann, trainiert euch jetzt frühzeitig ein progressives Frauen- oder generelles Frauenbild an. Denn denkt daran, weil, in 20, 30 genau, Jahren in 20, 30 werden sie uns regieren. Dann genau, sind wir nämlich die Schwachen. Dann sind wir die, die man von hinten ganz, an die, ganz an genau. die Eier fasst. Denkt daran, insofern, das ist ein Kampf, der auf lange Sicht geschlagen wird. Genau. Investiert jetzt in eure Zukunft. Oh Gott. Ah. Good advice, Cream Speaks wieder am Start. Nächste Woche bei Gedanken von Cream Speak. Pädagogische Gedanken von Cream Speak. Bildungsauftrag verfehlt. Wollen wir vielleicht über was anderes reden? Denn ich finde, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen über Kinder und Pädagogik sprechen, ich habe in letzter Zeit, ich gucke ja immer ganz gerne YouTube und ähnliche Sachen und ich habe mich also letztens nicht angemeldet, das heißt, meine Videovorschläge wurden nicht aufgrund meiner geguckten Videos gemacht, sondern okay, ich habe einfach die Top 100 der deutschen YouTube-Videos bekommen und ich war erschreckt, entsetzt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt seit 10 Jahren gucke ich nicht mehr wirklich Kabelfernsehen, einfach weil ich schaue halt lieber Serien oder Filme. Und die nicht wirklich im Fernsehen laufen oder Werbung dazwischen haben. So, und deswegen schaue ich halt auch ganz gern YouTube und sehe auch jetzt das neue Medium Fernsehen mit YouTube. Und es ist erstaunlich, was das für Videos sind. Es ist ja wirklich einfach genau das Gleiche wie im Fernsehen. Du hast Clickbait-Titles wie Unterhosenstreich mit meiner Freundin läuft schief. Am Ende Vorsicht wird pervers. Und dann hast du im Thumbnail, also in diesem Vorschlag, Vorschaubild, hast du einen Typen, der Frau den Duschvorhang wegzieht? Dahinter sind dann hier Zensurbalken über ihren primären und sekundären Geschlechtsteilen. Und und ich denke mir, das ist doch nichts anderes als YouPorn, PornTube für Jungs, die noch nicht 18 sind, wo die Eltern den ab 18 Filter im Internet anhaben. Das ist doch nichts anderes als eine Wix-Vorlage für kleine Jungs und das wissen die Leute. Ja, oder zumindest die Clickbait-Vorlage. Ja, ob ja, da zumindest jetzt tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie die Videos dann also ich habe letztens, tatsächlich aussehen, aber. Ich habe letztens, ich habe mir vor einer Woche oder so, habe ich mir FIFA 17 geholt. Und ich wollte mir dann irgendein kleines Tutorial angucken. Ich weiß nicht, was es war. FIFA-Tutorial, gun sexual. Das ist kein Witz, es war genau das. Alter, da ist ein Typ und der sitzt mit seiner Modelfreundin da und dann machen die FIFA-Blablabla-Challenge Strip. Also Strip-Challenge. Und jedes Mal, wenn er ein Tor schießt, muss sie sich was aussehen. Und am Ende sitzt die im BH da. Und es war absolut Kinders, ey. Das jetzt mal wirklich. Also jetzt mal bei aller Liebe. Klar, es ist mir schon klar, dass wir auf ihre Klicks kommen müssen und dass die ihre Dollar-per-Klick-Sachen erreichen müssen im Monat. Aber ey, es wird doch immer nur schlimmer. Ne? Ich bin bei weitem nicht prüde und. Ja, nee, deswegen, ich versuche das gerade auf so einem Kids These Days Level zu verarbeiten oder so, aber, oder also nicht, dass man jetzt in diese Falle tappen, oh, alle die Verrohung der Jugend und jetzt wird's aber, YouTube ist jetzt aber wirklich das Ding, was die Zivilisation zum Untergang, Was ich damit sagen möchte, ist einmal, ich find's extrem schade, dass, das, was irgendwann mal das Fernsehgucken für mich unattraktiv gemacht hat, jetzt auf YouTube angekommen ist, nämlich einfach Werbung mit Thumbnails und Titten und Sexualität und dann auch einfach, dass der Inhalt, der Content von den Videos einfach nur noch catering to the young audience ist. Na gut, aber das ist jetzt natürlich das, also du bewegst dich jetzt ja auch im Mainstream, 14-jährigen YouTube. Ganz wichtig, ich habe das nur gesehen, ich habe noch nie sowas gesehen. Das ist jetzt genau, deswegen meine ich es ja, weil das war ja reiner Zufall, dass du quasi da in der falschen Ecke gelandet bist. Nee, das war noch nicht mehr eine Ecke, das war öffentlich, offen. Ja, das war das, was mir genau, als angeboten wurde, aber das als ist jetzt, unbeschriebenes Google-Blatt, weil ich ja vorher nichts gesehen hatte. Genau. Also ich bin ohne Google Konto einfach auf YouTube gegangen. Aber ich meine, das ist ja auch genau das Ding, weißt du, wenn du dann Quality-Content im Fernsehen haben willst, da kannst du auch nicht irgendwie auf RTL 2 gehen, weil da bist du auch direkt bei Adam und Eva. So. Ja, genau. Das ist sozusagen einfach dieses, oder genau wie halt Mainstream-Pop halt in großen Teilen halt einfach schon halt kommerzieller Bullshit ist, so. Das ist, du musst dir sozusagen, du musst halt quasi deine Nischen suchen. Aber ich verstehe die generelle Kritik auf jeden Fall. Und was ich daran, glaube ich, erschreckend finde, ist, dass es so junge Leute, also von jungen Leuten für junge Leute. Oh, der war gar nicht so jung. Das finde ich dann auch komisch. Oder das werde ich jetzt so. Das sind alles eher 20 plus Mitte. Okay, 20, aber ich meine, es ist immer noch was anderes als so ein Executive, der irgendwo im Fernsehaufsichtsrat sitzt und sagen, wir machen mal so ein richtiges so ein Porno-Programm. Und man darf nicht vergessen, es gibt ja auch jetzt schon Agenturen, die halt bestimmte YouTuber einkaufen. Ne? Es gab ja, genau. Ja, gut, das ganze stimmt. Szene um Gronkh und diese Let's Player. Mediacraft und sowas. Genau. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwer gibt es halt vor und die anderen müssen folgen, ne? Damit sie ihre Klicks nicht verlieren. Und ein Punkt für mich ist auf jeden Fall, wenn ich früher was Sexuelles sehen wollte mit 10 bis 15, dann musste ich mich dafür anstrengen. Ich konnte nicht einfach in den Rewe gehen und sagen, gib mir mal hier die Praline. Ich konnte nicht einfach den Fernseher anmachen nachmittags um 5. Ich musste warten Mittwoch und Freitagabends, bis entweder auf DSF die sexy Sportclips kamen. Oder bei Vox die Softpornos. Oder nicht Softpornos. Das waren anregende Filme. Für jeden, der noch nie eine Frauenakt gesehen hat. Und also ich weiß ja noch, ich habe damals mir die dann immer aufgenommen auf Kassette, auf VHS-Kassette noch. Und zwar habe ich meiner Mutter immer gesagt, es kommt Wrestling. Aber dann habe ich gar nicht Wrestling aufgenommen, sondern. Oh, you sneaky bastard. Ja. Ja. Das waren noch Zeiten. Aber auf jeden das Fall. Waren das waren damals noch. Irgendwann bei mir war das dann, also das hatte ich auch noch. Und dann irgendwann das Internet kam und du musstest quasi erstmal die 8000 Viren auf den PC laden, weil du einfach, du konntest nicht irgendwie auf YouPorn gehen. Genau, sondern du musstest erstmal deinen ganzen PC ruinieren, weil du nicht wusstest, wo du dein Ding da bekommst. Was ich dann, und da muss man sagen, ja, wie ist das denn passiert mit den 10.000 Viren? Ja, keine Ahnung, ich habe mir hier von einem Freund dieses Lego Island auf CD gezogen und da genau, muss ja, ein Virus drauf gewesen sein. Ungefähr so, ja. Also, ich find's einfach schlimm. Für mich, ja, war der sexuelle Höhepunkt als Minderjähriger kein Klick entfernt, ja. Sondern mindestens 3 ausgewachsene Peinlichkeiten, ja. Ich erinnere mich daran. Das stimmt. Ich erinnere mich daran. Ich habe mal als Jugendlicher, habe ich mir mal was ausgedruckt. nicht aufs Handy geladen, nichts an. Ich habe mir zwei Bilder ausgeguckt. Die waren nicht so schlimm. Also halt ein bisschen Nackedei war darauf zu sehen. Ja. Und dann habe ich alle zwei Wochen immer gedacht, warum ist die Tinte schon wieder leer? Verdammt nochmal. Dann habe ich die versteckt und zwar in einer Offspring-CD. Und dann war die halt einfach da drin. Was ich dann irgendwann herausbekommen habe, und zwar als ich diese CD nach Verleih an einen Freund wiederbekommen habe. Also, ja, was du hast die Packung, du hast die CD nicht mehr aufbekommen. Dass die und die war einfach wie, die, als sie mit einer Heißklebepistole nein, ich wurde dann einfach in der Klasse darauf hingewiesen, warum ich das habe. Und ich so, ja, keine Ahnung, wie es da reinkommt. Virus. genau. Promo-Stunt. Jede fünfte Offspring-CD hat ein Pornobild. Also, wie gesagt, man musste sich etwaigen Peinlichkeiten ausliefern. Man musste sagen, okay, I agree. Ich mach das jetzt. Quasi, das waren wie Cookies heutzutage. Oder Auto. Aber das sind doch die ganzen, ach, die Kids heutzutage, die wissen doch auch, wie man privaten Browsing-Modus benutzt. Ja, ich war damals wie heute einfach immer ein bisschen langsamer als andere. Aber ich hatte auch nicht, ich war wie so ein Porno-Eichhörnchen. Ich habe überall im Garten und den CDs habe ich halt meine Sachen versteckt. Sollte der harte Winter anbrechen, das heißt, wird das Internet runter oder Internetverbot. Und dann bin ich halt immer mit wirklich nur mit dem Bademantel und mit einer Latte in der Hand durch den Garten auf allen Vieren gerannt und habe halt meine Pornoverstecke ausgegraben in der Nacht. Und das waren noch Zeiten. Und ich erinnere mich auch noch, und dann haben wir irgendwann mal, als ich mit meiner ersten Band im Keller geprobt habe, haben wir hinter ein paar Fahrrädern wirklich so ein Pornoheft. Das sah aus wie so ein lustiges Taschenbuch von der Größe her, war aber gar nicht so lustig. Und es war draußen war so ein sexy Donald, so ein sexy Daisy, getting it on. So eine sexy Kontaktanzeigensache mit ungefähr okay. Das, was auf Twitter geht. Auf Twitter und gibt Sex ein. Schaut euch ungefähr das in Heftformat, also offline, analog. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich gehe mal parallel auf Twitter und gebe mal Sex ein. Mal gucken, was passiert. Lass uns die Folge bitte auch so super sexually bewerben mit Hashtag Porno-Eichhörnchen. Und, oh, das ist gut. Hashtag der Woche Porno-Eichhörnchen. Hashtag der Woche ist Porno-Eichhörnchen. Wer zuerst schreibt, kriegt meinen alten Stash, meine alten Umzugskartons mit meinen ganzen Sammlungen, die ich mir behalten habe. Und ich weiß noch, und noch ein kleiner Tipp, nämlich Retro-Porno finde ich super gut. Und zwar, wenn ihr mal wissen wollt, wie das war damals in den 90ern, als junger, heranwachsender Mann, wenn man wirklich mal ins Internet wollte und sich irgendetwas Sexuelles angucken wollte, beschränkt einfach mal euren Router auf 56K. Und dann geht ihr einfach mal auf eure Seiten und dann merkt ihr, dass mit Videos wird schon knapp. Und dann sagt ihr, nee, Texte, dafür habe ich keine Fantasie mehr. Ich bin schon zu sehr darauf geeicht, was Bewegendes zu sehen von meinem Gesicht. Texte geht nicht. Und dann auch immer so alle 10 Sekunden unterbrechen, um mit der Maus weiter runter zu scrollen. Das unterbricht das ja auch ständig. Guckt euch dann mal Bilder an und dann wartet ihr mal und dann dauert das so 3-4 Minuten, bis man die Augenbrauen sieht. Deswegen sind auch die ganzen 90s-Kids stehen unheimlich auf Haare, Kopfform und Augenbrauen, weil das Einzige war, was man gesehen hat, weil bis man an den Brüsten angekommen ist, sind 20 Minuten vergangen. Der Rest musste die Fantasie erledigen. Genau. Und das waren wirklich nur Zeiten. Also Retro YouPorn 56K begrenzen. Riesenspaß für die ganze Familie. Ja, hat jeder sehr was gut. Das war doch ein schöner Ausflug in, ich muss mich gerade sagen, den Bereich der Kinderporn. Genau. Gott. Und immer daran denken, im Anschluss sich das Notebook in der Bahn klauen zu lassen und vorher darauf achten, dass irgendein SPD-Kollege einen Bescheid gibt, bevor die Polizei die Razzia macht. Hashtag EDAT das Porno-Eichhörnchen. Und nee, der Porno-Eichhörnchen, das war sympathisch. Nee, Porno-Eichhörnchen war so schön gemacht. Sympathisch. Das war sympathisch und jetzt, wo du den Edati reingebracht hast, war es. Okay, dann minus Edati, einfach nur Hashtag Porno-Eichhörnchen. Hashtag Porno-Eichhörnchen. Hast du noch was? Hast du noch irgendwas Lustiges, Tolles erlebt diese Woche? Generell Erlebnisse habe ich generell nicht. Das ist so ein. Ich eigentlich auch nicht mehr. I don't have that. Ich war gestern Abend auf einem kleinen Get-Together von Bekannten und ich habe, das war jetzt nicht so ein Ding, wo du sagst irgendwie so, boah, unfassbare Party, irgendwie mega die Eskalation, alles super krass. Und ich habe das heute Morgen irgendwem erzählt, irgendwie geschrieben und meinte, und er hat gesagt, ja, und wie war es? Und ich so, ja, sehr nett. Und er meinte irgendwie, ja, sehr nett, ne? Alles klar. So, war halt mega scheiße und total langweilig. Ich dachte so, nee, ich finde das total krass, dass sehr nett so unfassbar negativ konnotiert ist, weil das immer so gehandelt wird als dieses, das sagst du, wenn es halt eigentlich total lame war und du willst aber nicht gemein sein und niemanden irgendwie auf den Schlips treten. Aber ich benutze das tatsächlich ernst. Also wenn ich es ist halt nett. Es ist, hat mir, ich habe einen positiven Affekt, eine positive Affektbilanz von dieser Geschichte irgendwie davongetragen. Aber es ist halt auch nicht so, dass ich gesagt habe, so, wow, unfassbar krass, wow. Ne? Ich glaube, du möchtest einfach das Wort nett und völkisch wieder ich möchte das positiv besetzen. Konnotieren, genau. Ja. Sehr nett wieder einfach positiv besetzen. Ja. Das ist richtig so. Das war noch mal, weil wollte ich als Input noch mal so liefern. Hast du eigentlich, sollen wir mal ein bisschen lockerer werden, nicht immer über Sexismus, Politik und sowas reden? Ich glaube auch, ja. Die nächsten beiden Folgen werden nur Blödsinn. Dick-Jokes. Nur Dick-Jokes und Blödsinn und ja, meine ersten lustigen sexuellen Erlebnisse. Das waren noch Zeiten damals. Ich wollte sagen, kriegst du das Zeiten, in zwei Folgen gepackt? Das oder waren noch Zeiten, als ich noch sexuelle Erlebnisse hatte. Good welcome times. To Old Man Creamspeak. Back in the day where you could just grab ladies by the pussy. By the balls back then when the ladies balls. Had balls, you know. Good times. Oh Gott. Ja. Die guten alten Zeiten. Wollen wir einfach sagen, wir warten jetzt hier noch die letzten 10 Minuten auf Bewerbernummer 8523. Bitte werfen Sie Ihr Ticket durch den dafür vorgesehenen Schacht auf das Lesegerät am Ende des Raumes, um Zugang zu erhalten. Okay, dann okay, das mal rüber. Okay. Öffnen. Okay, das Lesegerät am Ende des Schachts ist ungefähr 2 Meter groß. Der Schacht ist strahlengeschützt. Nur wenn du das Ticket zu der Form eines, sagen wir, Proton-Torpedos zusammenfaltest und mit einem genauen Wurf triffst, können wir die Kettenreaktion auslösen, die den Türöffner betätigt. Das ist unmöglich. Selbst für einen Computer. Das ist nicht unmöglich. Ich habe zu Hause Wompratten von meiner T16 aus abgeknallt. Die sind auch nicht größer als 2 Meter. Okay, meine Herren, das war Ihre letzte Chance. Wir sehen uns vor Gericht.